Unser Gepäck haben wir schon abgegeben und mit dem Check-in. Dann müssen wir noch schnell unsere Cola austrinken. Es könnte ja sein, dass da eine Bombe drin ist. Jetzt muss ich hier noch schnell um die Wette. Und genau, jetzt checken wir uns gleich selber ein. Und ich mache mal ein Experiment. Ich lege das Handy gleich mit meinem Handgepäck zum Check-in rein. Ach, jetzt sehe ich gerade, dass ich noch ewig laufen. Das ist fast schon einen zweiten Anruf wert. Na gut, nächste Aufnahme folgt.